Erster Jahwe sagt, geh und kauf einen Krug. Ein Töpfer macht solche Krüge. Nimm wichtige Leute und Priester mit. Zweiter geht zum Tal Ben Hinnom. Es ist beim Scherbentor. Dort sag, was ich dir sage. Dritter sag, hört, Könige von Juda und Leute von Jerusalem. Jahwe, der Gott Israels, sagt, ich bringe großes Unglück über diesen Ort. Jeder, der es hört, wird erschrecken. Vierter, sie haben mich verlassen. Sie haben diesen Ort nicht geehrt. Sie haben anderen Göttern Rauch geopfert. Ihre Väter und Könige taten das auch. Sie haben unschuldige Menschen getötet. Fünfter, sie bauten Orte für Baal. Dort verbrannten sie ihre Söhne für Baal. Das habe ich nicht befohlen. Das wollte ich nie. Sechster, darum wird die Zeit kommen, sagt Jahwe. Man wird diesen Ort nicht mehr Tophet nennen. Man wird ihn nicht mehr Tal Ben Hinnom nennen. Man wird ihn Würgetal nennen. Siebter, ich werde Juda und Jerusalem hier schwach machen. Ihre Feinde werden sie mit dem Schwert töten. Ich gebe ihre toten Körper den Vögeln. Ich gebe sie auch den Tieren auf dem Feld. Achter, diese Stadt wird schrecklich sein. Die Leute werden sich entsetzen. Sie werden pfeifen vor Schreck. Sie werden sehen, was der Stadt passiert ist. Neunter, sie werden das Fleisch ihrer Kinder essen. Sie werden das Fleisch voneinander essen. Das passiert, wenn ihre Feinde sie bedrängen. Zehnter, du sollst den Krug zerbrechen. Mach das vor den Augen der Männer, die mit dir sind. Elfter, sag ihnen, Jahwe sagt, ich zerbreche dieses Volk und diese Stadt. Es ist wie ein Krug, den man nicht mehr heilen kann. Man wird im Tophet begraben. Es gibt keinen anderen Platz. Zwölfter, so mache ich es mit diesem Ort, sagt Jahwe. Ich mache es auch mit den Leuten hier. Ich mache diese Stadt zu einem Tophet. Dreizehnter, die Häuser in Jerusalem werden unrein. Die Häuser der Könige von Juda werden unrein. Sie werden wie der Ort Tophet sein. Auf den Dächern opferten sie anderen Göttern. Sie opferten auch den Sternen. 14. Jeremia kam vom Tophet zurück. Jahwe hatte ihn dorthin geschickt. Er ging zum Tempel Jahwes. Dort sprach er zum ganzen Volk. 15. Jahwe, der Gott Israels, sagt, ich bringe Unglück über diese Stadt. Ich bringe Unglück über alle Städte hier. Ich habe es ihnen gesagt. Sie waren stur und hörten nicht auf mich,